Ja, du, ich habe dich gerade nicht auf deinem Handy erreicht. Das finde ich auch ganz gut. Ich wollte dir eigentlich so sagen, dass es mit uns einfach gelaufen ist. Wir passen nicht zusammen. Hör bitte auf, mich anzurufen, mir SMS zu schreiben. Du hast auch nicht deine Freunde vorbeizuschicken, die ein gutes Wort für dich einlegen. Hör auf, mir nachzuspionieren. Verstehe es bitte endlich, es ist vorbei. Sag mir, bist du jetzt glücklich? Denn ich schlaf schon seit Tagen nicht mehr wegen dir. Denn du nimmst keine Rücksicht. Längst vergessen die Tage und Wochen, du hast sie gebrochen. Du belügst mich und ich seh es klar, weil du alles warst. Sag nichts und vergiss mich. Sag nichts und vergiss mich. Oh. Vergiss mich endlich, warum war für dich alles so selbstverständlich? Du bleibst ein Teufel und warst selten menschlich. Ja, ich kenn dich, du warst nicht immer so. Denk mal an die guten Zeiten, wir zu zweit, wir waren frei. Was wolltest du beweisen? Das sind die schwarzen Tage, das ist der schwarze Regen. Mir bleibt nichts übrig, außer vor meinem Schlaf zu beten. Du warst nicht dieser Engel unter tausend Huren. Ich box ein Loch durch die Wand und schau seit Stunden auf die Uhr. Ich werd dir niemals verzeihen. Depressiv durch Streitereien und das Blut tropft auf das Papier, wenn ich hier schreib. Und ich frag dich jetzt zum letzten Mal, war's das alles wert? Ich schau dein Foto an, das Atmen fällt mir schwer. Sag mir, bist du jetzt glücklich? Denn ich schlaf schon seit Tagen nicht mehr wegen dir. Denn du nimmst keine Rücksicht. Längst vergessen die Tage und Wochen, du hast sie gebrochen, du belügst. Und ich seh es klar, weil du alles warst. Sag nichts und vergiss mich. Sag nichts und vergiss mich. Oh. Ich denk nur noch an Schmerz und Hass, doch ich hab was gelernt, mein Schatz, dass ich nicht jede Schlampe in mein Herz reinlass. Das ist das, was ich mir festgeschworen hab. Ich trauer nicht, ich lauer dir nicht auf, du Stück Scheiße, bist bedauerlich. Gib mir nur einen Augenblick, um Tschüss zu sagen. Du hast keinen Respekt und deshalb kann man von dir nichts erwarten. Du bist nur noch Dreck. Genau aus diesem Grund will ich dich nicht mehr sehen. Du warst mein Mädchen, doch bei dir fließt Gift durch deine Venen. Ich wurde geblendet durch dein so falschen Charme. Deine so kalte Art macht dich leider wieder so was von arm. Ja, das Schicksal hat uns zwei vereint und alles, was mal war, ist seit Monaten und Tagen nicht mehr da. Sag mir, bist du jetzt glücklich? Denn ich schlaf schon seit Tagen nicht mehr wegen dir. Denn du nimmst keine Rücksicht. Längst vergessen die Tage und Wochen, du hast sie gebrochen, du belügst mich. Und ich seh es klar, weil du alles warst. Sag nichts und vergiss mich. Sag nichts und vergiss mich. Oh. Es macht keinen Sinn mit uns zwei, ich kann nicht mehr. Egal was, nur mach dein Ding, denn du ist es nicht mehr wert. Ich will nicht mehr mit, lass mich allein. Ich bin lieber ohne dich als mit dir. Denn so bin ich frei. Denn so bin ich frei. Oh. Sag mir, bist du jetzt glücklich? Denn ich schlaf schon seit Tagen nicht mehr wegen dir. Denn du nimmst keine Rücksicht. Längst vergessen die Tage und Wochen, du hast sie gebrochen, du belügst mich. Und ich seh es klar, weil du alles warst. Sag nichts und vergiss mich. Sag nichts und vergiss mich. Oh.